Filmmaterial bis übermorgen im Kopierwerk sein. Wir haben ja Glück mit dem Wetter. Hast du die Redaktion angerufen, Asta? Gleich nach dem Frühstück. Reutzmeier meinte, die Hartschleifer-Geschichte kommt ins Magazin. Und was ist eigentlich mit dem Material für eine Hartschleifer? Das ist längst auf der Bahn. Und die Kriegsgeschichte, da will er sehen, dass wir einen Platz bekommen zwischen Werbung und Nachrichten. Ach, schon wieder meine Zigaretten vergessen. Warte, Erich, ich habe extra welche geholt für dich. Von Edeka. Oh, danke, Asta. Bist ein Goldstück. Bist du bald soweit, Ingo? Moment, bloß noch die Kamera und das große Stativ. Wie viel Meter Kabel werden wir brauchen? Gar keine, weil wir alles außen machen. Nun macht, macht, wir sind mit dem Gast für 10:30 verabredet. Pass mal auf, Asta. Mach dein Tonmann klar. Wir machen erstmal nur Ton und legen das dann unter, wenn er es uns vorspielt. Meinst du, dass er das kann, der Gast? Ich will dir mal meine Idee erläutern. Wenn der uns vorher alles erzählt, ohne Kamera, dann ist er ja viel weniger gehemmt. Und dann erst machen wir Bilder von ihm, den ganzen Flugweg durchs Dorf. Und darunter wird der Ton gelegt. Wir schleichen uns also ran an ihn. Ich fürchte, nur 2 Tage sind zu knapp. Verstehst du, was ich meine? Da sieht man sozusagen Gegenwärtigkeit, gegenwärtige Bilder und die Geschichte ist von 45. Das ist doch toll. Außerdem, ich weiß auch noch was von dieser Zeit. Der steht nicht irgendeinem Teenager gegenüber, verstehst du? Ob es noch Häuser gibt mit Spuren? Ich meine Granateinschläge und sowas? Kann ja mal rumfragen. Vielleicht hat irgendjemand noch Kriegsgerät im Keller oder Fotos. Die werden hier unglücklich gerade noch fotografiert haben. Na, wer weiß das? Vielleicht hat der Lehrer oder der Pfarrer oder sonst wer, ist ja egal. Beeilt euch lieber. Los, du kommst endlich. Ich habe 3 Rollen Farbe eingelegt. Ja, stellt euren Kran hier vor die Haustür. Ich will nicht, dass er sich erschreckt. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Da sind wir, pünktlich wie das Fernsehen. Kommissarin, ach, der Hund tut keinem was. Ach, was ist der süß. Wie heißt denn der? Ach, das ist die Amsel. Die ist schon 13 Jahre bei uns. Gell, Amselchen? Gehen wir gleich ins Wohnzimmer. Ja, komm sie rein. Ella, machen wir ein Flaschhof für den Fernsehen. Ach, Momentchen. März 1945. Im Osten sind die sowjetischen Truppen im Raum Mährisch-Ostrau, südlich von Breslau und bei Stettin, zu starken Angriffen angetreten. In der Stadt Kolberg kommt es zu heftigen Straßenkämpfen mit der Roten Armee. An der Oder beginnt General Schukow mit den Vorbereitungen zu seiner Großoffensive, die ihn bis nach Berlin hineinbringen wird. In diesem Monat März besetzen die Alliierten im Westen nach und nach das linksrheinische Rheinland. Bei Remagen wird ein Brückenkopf gebildet. Zwischen Alken und Treis überschreiten die amerikanischen Truppen die Mosel. Bei Saarbrücken und Hagenau kommt es zu erbitterten Kämpfen mit der deutschen Wehrmacht und Verbänden der Waffen-SS. Noch hält die Saarfront. Jedoch, es werden Truppenteile der Deutschen zurückgezogen, um eine Verteidigungsfront südlich der Mosel aufzubauen. Eine Flak-Einheit, bestehend aus blutjungen Soldaten, die von einigen älteren Offizieren und Feldwebeln geführt wird, ist in der Nähe von Ida Oberstein in eine neue Verteidigungsstellung eingewiesen worden. Johannes Gass, ein 17-jähriger Soldat, Sanitäter und Koch zugleich, ist in dieser Zeit am 17. März 1945, einem Sonnabend, etwa 20 Kilometer von seinem Heimatort, einem Hunsrückdorf, entfernt. Der Junge hat großes Heimweh. Er besitzt ein französisches Damenrad mit Freilaufnabe und Felgenbremsen, requiriert in der Nähe von Epinal. Mit diesem blitzenden Fahrrad wäre er in Kürze zu Hause. Mit diesem Rad könnte er auch am gleichen Tag wieder bei seiner Truppe sein. Also, Herr Gass, mich kennen Sie ja. Ich bin der Chef sozusagen. Das ist der Ingo, unser Kameramann. Der ist noch zu jung, um von unserer Zeit mitreden zu können. Das ist Frau Reinle, meine Assistentin, die macht gleichzeitig die Tonaufnahmen. Wir sind nur ein kleines Team und was wir in diesen 2 Tagen machen wollen mit Ihnen ist Folgendes. Erstmal machen wir eine Nur-Tonaufnahme. Das heißt, Sie erzählen uns Ihre Geschichte so aus eigenem Erleben heraus, so locker wie es nur geht. Müssen sich nur noch mal reinversetzen, was wie gewesen ist. Oh je. Ja, und wenn Sie Schwierigkeiten haben, dann bin ich auch noch da. Ich war zwar nicht im Krieg wie Sie, aber ich habe mich immer interessiert für die Zeit. Und dann, gehen wir mit Ihnen die Wege ab. Ja? So von Anfang an? Ja, ja, so von Anfang an. Hasta fad. Jo. Damals, da war ich gerade 17 Jahre alt. Und das Absetzen von meiner Trupp, das ist so gewesen. 8 Tage vorher haben wir in der Eifel gelegen. Wir kamen von Goch am Niederrhein runter, wo wir eine Margarinefabrik verteidigt haben. Jedenfalls, wir haben in der Eifel gelegen, wo einer von meinen Kameraden dann für einen Tag hin durfte. In sein Dorf, was da ganz in der Nähe war. Und wie ich das gehört hat, da hatte ich plötzlich Hemmweh. Und wie wir dann zu meinem Dorf immer näher gekommen sind, so hoch, bis auf 20 Kilometer, da wurde mein Hemmweh immer größer und immer größer. Und da habe ich dann beschlossen, mal zum Spieß zu gehen, dem Kompaniefeldwebel, den hat man ja Spieß genannt. Wie hieß der? Asmus. Und haben den gefragt, ob er nicht einmal für einen Tag hem derft. So wie auch der Keller Karl-Heinz. Und ich wollte ja gerne mit meinem französischen Damenfahrrad fahren. Der Spieß hat mir das auch erlaubt und mir einen mündlichen Marschbefehl für einen Tag gegeben. Hat mich aber gebeten, dass ich doch wieder kommen sollte. Ingo, fahr langsam, da ist gleich die Stelle, wo der Herr Gass, das war doch da drüben. Ja, ja, von da kam ich von Wuppertrunner bis hier zu der Abzweigung. Da bin ich dann von meinem Rad gestiegen. Und haben es über die Wies bis zum Ortsingang geschoben. Und da sind ich erst mal in Deckung gegangen. Dann halten wir da vorne an und drehen mal was. Ingo, setz die Arie aufs große Stativ. Nimm die 35er Optik. Asta, legst du mal das Rad vor dem Wasser. Ja, ist okay. Warte, Asta, ich fass mit an. So, Herr Gass, jetzt gehen wir mal rüber. Da drüben, da war's. Genau diesen Kamerastandpunkt müssen wir jetzt rausfinden. Schraubst du mir mal den Kugelkopf ins Stativ? Von unten, ja. Die Schraube von unten. Vorsicht, mein Tonmann kommt. Also da war ich dann ja ganz vorsichtig nach dem Zusammentreffen mit dem Offizier. Hör dir das mal an. Weil ich da nicht wieder in so einen Schlingel laufen wollte. Die haben mir die Deserteure an der Straßenlaterne aufgehängt. Also, das Rad, das habe ich auf den Buckel genommen und sind durch die Obstgärte rüber zur Straße. Da war eine kleine Mauer, da habe ich erst einmal ausgeruht und geguckt. Und da habe ich die Soldaten von der Waffe-SS gesehen. Ich habe ihn genau angesehen, als er erzählte. So ein schönes Gesicht hat er dabei bekommen. So jung ist er geworden dabei. Angst hat er gehabt. Da hätte man nur sein Gesicht aufnehmen sollen. Ich weiß sowieso nicht, was dieser ganze Quatsch soll. Asta, mach mal die Klappe fertig. Ingo, die Kamera hierher. Mensch. Los, die Sonne kommt raus. Mensch, ja doch. Das war 23 die erste. So, hier bauen wir uns auf. Die Front, also die Kurve, wo man gerade noch die Straße sehen kann. Da bin ich hochgefahren und hier sind ich dann abgestiegen. Dann gehen Sie doch mal auf Position, dahin, wo Sie eben gezeigt haben. Und auf Zeichen, ich gebe Ihnen ein Handzeichen, da fahren Sie los und spielen die ganze Geschichte durch. Ohne von uns Notiz zu nehmen, ja? Jawohl, machen wir. Ja, gut, fahren Sie. Scheiße, Ihre Schulter ist drin. Stopp, halt. Wunderbar, Herr Geist. Wir machen das aber noch mal. Wieso? Und ich habe das verkehrt gemacht. Sie haben gar nichts verkehrt gemacht. Wir haben einen technischen Fehler drin. Beim Schwenken bin ich dem Kameramann mit der Schulter ins Bild gekommen. Macht nichts. Mach ich's eben noch einmal. Wie viele Meter noch, Ingo? 66. Asta, bleib hinten. Lass keinen durch. Wir wiederholen. Ja. Alles auf Position. Johannes Gass hatte sich seinen mündlichen Marschbefehl geholt und saß schon einige Kilometer auf seinem französischen Damenrad. Dachte beim Fahren über die ganze Menschheit nach. In seinem jungen Kopf dachte er sich in den Himmel hinein, zum lieben Gott und den Engeln und den Heiligen hinauf, die da oben ganz in Rosa und Gold herumsaßen und sicher alles gut erkennen konnten, was da unten auf Erden passierte. Und er dachte bei sich, warum rühren die sich nicht? Warum greifen die nicht ein? Er dachte an Weihnachten 1940, wo er einen ganzen Bauernhof aus Pappmaché geschenkt bekam. Kühe gab es da, sogar Zäune und eine kleine klappernde Windmühle. Dann sang er einen Moment lang vor sich hin. Harry Peel sitzt am Nil, wäscht den Puller mit Basinta, di da da, da da. Und er dachte an die Engel, die in seiner Vorstellung immer junge Mädchen waren. Und an die Heiligen, die alle Bärte trugen und sehr alt aussahen. Vom lieben Gott hatte er keine Vorstellung, was das Aussehen anbetraf. Aber dass er zum Beispiel die Blitze machte, das wusste er für sich ganz genau. Obwohl er sich niemals getraut hätte, das jemandem zu sagen. Wieder sang er, Harry Peel sitzt am Nil. Dann dachte er an das Wäldchen vor der Margarinefabrik in Goch, in das die Jabos hineinschossen. Über es hinwegjagten, kurften, wieder zurückkamen und schon aus der Kurve feuerten. Und er dachte an die vielen Toten von Holzsplittern zerrissenen Jungs und an die feuchten Keller der Fabrik, wo sie hockten und Angst hinter den trockenen Mündern hatten. Da sah er an einer Kreuzung einen LKW stehen und einen Offizier, der die Arme ausbreitete, wie der gekreuzigte Christus. Johannes Gass bremste und stieg vom Rad und machte von der Querstange aus, halt noch im Sitzen, eine militärische Ehrenbezeugung. Ja, was für ein Vogel hat's uns denn jetzt hier reingeschneit? Pfeifer, Nummer 15 ist angekommen. Soldat Gass, 2. Kompanie, 45. Flakabteilung, auf dem Weg nach Haus. Nach Hause, wie schön. Marschbefehl, mein Junge? Herr Oberleutnant, ich habe einen mündlichen Marschbefehl von meinem Kompaniefeldwebel gekriegt. Mann, wollen Sie mich verarschen? Pfeifer, haben Sie das gehört? Der hat einen mündlichen Marschbefehl. Das dürfte ja wohl einmalig sein in der Geschichte der deutschen Wehrmacht. Du willst dich wohl verpissen, Jüngelchen, was? Nee, bestimmt nicht, Herr Oberleutnant. Lieber Gott, in deinem rosa-goldenen Himmel mach ihn zurecht, den Blitz, denkt der Junge verzweifelt. Ja, Muskei, stehen eine Menge Laternen für solche wie dich. Und was er sich für ein tolles Fahrrad zum Desertieren unter den Nagel gerissen hat. Hast wohl gedacht, in dieser gottverlassenen Gegend gibt's keinen Staat mehr, was? Nee, Herr Oberleutnant, bestimmt nicht. Und heute Abend will ich auch wieder bei meiner Truppe sein. Bestimmt. In diesem Augenblick kommt eine amerikanische Mustang aus der Sonne. Sie beschießt mit Leuchtspurmunition den LKW und die kleinen schwarzen Punkte um ihn herum, die Menschen sind und jetzt hakenschlagend auf den Wald zu. Halten Sie das noch zurück! Erzählen Sie uns das jetzt noch nicht. Damit das nicht so verbraucht wird. Wenn man sich wiederholt, wieso? Bringt man sich nie wieder so spontan in die richtigen Worte. Also ich weiß, dass das eine ganz schöne Belastung für Sie ist. Wenn man so einem Erzählen ist und dann plötzlich abgestoppt wird, weil wir doch die Geräte immer wieder umstellen müssen und ausprobieren und dann müssen Sie warten, bis wir die Schärfe eingestellt haben. Wissen Sie, die Filmerei, die ist eben mit einer eigenen technischen Problematik behaftet. Das ist sicher manchmal, wie man so sagt, richtig frustrierend. Naja, immerhin so kleine Teilsche wird das gemacht. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Sie müssen sich das so vorstellen, als ob Sie das Ganze in Zeitlupe nochmal erzählen müssen. Aha. So auf 2 Tage verteilt, in lauter kleinen Stückchen. Aha. Auf diese Weise wird es für einen Film am schönsten. Ey, da fliegen Sie wieder rum. Ich überlege mir gerade, wie wir das mit dem Weg zur Scheune machen, wo Sie sich versteckt hatten. Na, das war da drüben. Na, da gehen wir doch mal hin. Kommt ihr langsam nach, Ingo, Asta? Ja, Herr Erich, wir kommen. Wir bauen ja bloß noch ab. Lass mein Band hier. Ob er das Essen heute wieder vergisst? Das weiß ich. Wahrscheinlich ja. Am Ortseingang war ich dann sehr vorsichtig. Und in einem Augenblick, wo alles ruhig war, sind ich dann über die Straße gehuscht und in unser Scheuerrennen. Toll. Ich mach mal ein bisschen Musik, ja? Gehuscht bin. Da hat mich meine Schwester gesehen. Die hat mich aber nicht erkannt. Die ist zum Vater gelaufen und hat gesagt, Vater, guck mal noch um Rechte. Da ist einer, die Scheuerrennen. Und die SS war noch im Dorf? Zu der Zeit ja. Die hatte die Straßensperre und die 88 hier im Gericht. Und das war verdammt gefährlich für mich. Weil ich hatte mich, ja, nachdem ich dem Oberleutnant ausgerückt war, entschloss, nicht mehr zurückzugehen zu meiner Truppe. So, jetzt sind wir oben. Ja, und Ihr Vater? Och, der war vielleicht der Schrock. Der hat immer gesagt, geh zu deiner Truppe zurück. Du bringst uns noch alle in Teufelsküche. Aber ich wollte nicht mehr. Ich hatte mir gedacht, wenn es keine Gerechtigkeit mehr gibt, dann mache ich es immer selber zurecht. Ingo, ja? Stell die Kamera hier hin. Jetzt machen wir uns erstmal Licht. Herr Geist, kommen Sie mal mit. So. Wir stehen hier, der das Scheude bitte David hört. Hier hat sich der freundliche, fadenflüchtige Herr Gass von der SS versteckt. Draußen in der Ecke ist ein Edeka-Laden. Unten steht ein Volkswagen-Bus mit einer 72 PS-Maschine und einer Stereoanlage über uns. Die Penne. Wir müssen das mit der Beleuchtung machen. Hör auf, wenn man schon das hört. Aber trotzdem so aussieht, als wäre es doch finster. Ingo, da oben, da kommt ein 2,5 kW hin. Und die Pinzas hier. Aber ich zieh mir mal die Jacke aus. Die ist so warm. Guck mal, Ingo, hier liegt lauter Hafer. Das ist kein Hafer, das ist Gerste. Das ist Gerste? Die ist so sehr gedüngt und gespritzt, die kannst du zum Mehl zermahlen und als Insektizid auf die Felder strahlen und alle Regenwürmer verrecken. Gab's eigentlich Zwangsarbeiter im Dorf? Eine Menge. Ja, und was haben die gemacht? Die haben sie in die Landwirtschaft gesteckt. Das waren doch meist Gefangene, gell? Meistens Pole. Wie ist das Licht hier oben? Ja, gibt noch mal eine Spitze drauf. Ja, ja, so. Hoffentlich hält die Sicherung das aus. So, Herr Gass, da wollen wir uns wieder mal konzentrieren. Jetzt machen wir die Fortsetzung. Wie sie sich in der Scheune versteckt hatten und abwarteten, bis die SS weg war und die Amerikaner kamen. Jo, das können wir machen. Nochmal, Ihr Vater, der hatte Angst wegen Ihrer Desertation. Jo, doch, der hat viel Angst. Der wusste doch nicht, wie es hätte wäre können, wenn die Deutsche hier stärkere Widerstand geleistet hätte. Und der Army wäre nicht durchgekommen. Die SS, die hätte ihn doch mit seiner ganzen Familie ausgelöscht. Erich, bis jetzt hat Herr Gast doch immer diese Mütze aufgehabt. Die müsste er doch eigentlich wieder anziehen wegen dem Anschluss. Ja, natürlich soll er die aufbehalten. Herr Gast, setzen Sie mal auf. Passt mal auf. Wir machen das so. Er kommt hier rauf, schleppt das Rad die enge Treppe hoch und dann schwenken wir hierher, wo er sich die ganze Zeit aufgehalten hat. Hier in die Ecke, Herr Gass. Dort drüben, wo das Korn liegt. In der Ecke. Ja, gehen Sie mal bitte hin. So, danke. Geht das, Ingo? Ja, geht gut. Und wenn wir hier die Luke aufmachen, wo er runtergeschaut hat, und zum ersten Mal einen Ami-Panzer gesehen hat, was haben wir denn da für eine Blende? Moment. Draußen 11, drinnen 8,5. Mhm. Wie viel Meter noch, Ingo? Knapp 80. Ist die Klappe klar? Ja, die Klappe ist klar. Also, Ton ab. Ton läuft. Kamera ab. Kamera läuft. 24.1, die erste. Herr Gass, Sie sind dran. Ewald Strunk rennt durchs Dorf. Er rennt am Gemeindehaus vorbei. Dort brennt Licht am hellen Tag. Durch die Fenster sieht er Offiziere der Waffen-SS, die in ausgebreitete Landkarten schauen. Auf der Straße stehen vier LKWs mit aufgesessenen Mannschaften. Dann rennt er an der Kirche vorbei. Dort verschließt der Pfarrer gerade die Tür. Weiter rennt er, zum Dorfausgang. Er hastet über die feuchten Wiesen. Von weitem schon sieht er Soldaten, meist Jungens wie er, die ein 8-8-Geschütz in Stellung bringen und Munition fein säuberlich auf Lücke am Waldrand stapeln. Hey du, was hast denn du hier zu suchen? Mach, dass du zu Muttern kommst. Hier wird nicht gespielt und geguckt. Ab Dienstag bin ich auch bei euch. Guck mal, mein Gestellungsbefehl. Ja. Jetzt noch nicht, aber am Dienstag. Was hast du mit dem Finger gemacht? Ist bloße Splitter. Kommen die von dort, die Amis? Was hast denn du gedacht? Haben wir doch genau drauf gerichtet. Erstmal lassen wir sie ins Dorf rennen. Und wenn sie alle drin sind, wird einfach draufgeballert. Das ist strategisch gesehen genial. Die SS zieht nämlich ab, weil wir hier völlig ausreichen, die ganze Gegend zu verteidigen. Und weißt du, von der Position aus sind wir nämlich uneinnehmbar. Die müssen nämlich erstmal hier hoch, bevor sie uns hier fertig machen können. Mensch, klasse! Und außerdem, die Amis, die sind doch alle feige. Die Amerikaner sind eine feige Nation. Die machen nur alles übers Material, das ist doch keine Kunst. Menschlich sind die doch keine Kämpfer. Und wenn sie erstmal alle drin sind im Dorf, dann geht's hier erst richtig los. Peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng. Und der Roosevelt hat 14 Shermans weniger in seiner Armee. Kann ich nicht mit Mar bei euch. Ja, da musst du Uniformträger sein. Dann kannst du. Vorher nicht. Die Soldaten arbeiten weiter bei der Vorbereitung zum Kampf. Ewald wird weggeschickt und läuft langsam über die Wiesen und Felder zum Dorf zurück. Sein entzündeter Finger klopft heiß unter dem Mullverband. Er hält ihn hoch, um sich so Erleichterung zu verschaffen. Ins Dorf hineinlaufend sieht er die SS abrücken. Die LKWs mit den aufgesessenen Soldaten fahren an ihm vorbei. Oben in Gass' Scheune sitzt Johannes Gass hinter der Bretterluke und schaut vorsichtig durch die Ritzen. Er sieht Ewald Strunk, der stehen geblieben ist und sich seinen verbundenen Finger ansieht. Am liebsten möchte er dem Schulfreund etwas zurufen. Dann habe ich mich einen Moment lang hingehuckt, weil drüben im Gemeindesaal alles voller SS gewesen ist. Und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, wie ich endlich hier drin war mit meinem Fahrrad. Das kann man sich schon denken, wie mir zumut war. Ich war damals so ein kleines Kerlchen von 17, 18 Jahren. Ich weiß noch genau, wie ich da zwischen dem Heu gehuckt bin und habe zwischen der Ritze von der Luke. Das hier ist die Luke. Das ist noch genau dieselbe Luke von damals. Und hier ist auch die Ritze. Also, auf einmal habe ich da ohne den Ewald Strunk gesehen. Der war genauso alt wie ich und sollte ein paar Tage später in Ricke. Der stand da ohne und hat sich dauernd seine Finger beguckt, weil der nämlich weiß verbunden war. Ach ja, der Ewald. Das war eine traurige Geschichte mit dem. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Einmal hat die Lehrerin, die Frau Schuck, die hat uns aufgegeben, dass man ein Bild sollte malen. Und alle haben ein Bild gemalt, bloß der Ewald nicht. Und da hat die Frau Schuck ihn gefragt: Ewald, wo ist das Bild, das du hast malen sollen? Und der Ewald hat geantwortet: Frau Lehrerin, das Bild, das ist in meinem Kopf drin. Und zwei Tage später hat sie ihn wieder gefragt: Ewald, jetzt wird's aber Zeit. Und er hat geantwortet: Frau Lehrerin, das Bild ist immer noch in meinem Kopf drin. Und dann hat sie noch einmal gefragt, eine Woche später. Und der Ewald ist aufgestanden und hat laut gesagt: Frau Lehrerin, jetzt habe ich das Bild in meinem Kopf zerrissen. Ja, der Ewald, der war schlau. Und so schlimm hat es geendet mit dem... Stopp, halt, halt mal. Herr Gass, das war wunderbar. Bloß die Geschichte von dem Ewald, die wollen wir noch nicht anfangen. Da kommen wir später noch drauf. Gut, das ist mir gerade so hingefallen. Macht ja nichts, macht nichts. Wie viele Meter noch? Ich werde mir reinlegen. Asta, gibst du mir meine Kassette rüber? Okay. Die spinnt deine Mutter. Mutter? Ich hab da was zu essen mitgebracht. Sie haben sie immer versteckt, damit keiner Verdacht schöpft. Ach, Mutter. Was ist? Mir ist kalt. Ach, Bub, komm her. Hier ist Brot und Käseschmier. Ach, was bin ich so froh, dass du hier bist. Der Vater aber nicht. Ich weiß. Ist die SS fort? Ja, all sind sofort. Bis auf die Kanonen over am Wald. Du sollst dich nicht wegrühren, hat der Vater gesagt. Da ist noch jemand, das ich hier bin. Nee, Johannes hier. Nur mir. Ich wäre ja nicht weggelaufen, wenn nicht alles sowieso schon zu spät gewesen wäre. Die hänge jetzt alle Deserteur an die Laternenpel. Jo, Bub. Komm, ess schön. Jo, Mutter. Ach, es ist doch komisch. Du bist hier und musst dich verstecken. Und der Strunks Ewald, der kann es kaum erwarten, bis er Soldat wird. Den habe ich gesehen, wie der ohne Stand unser Finger beguckt hat. Ruhig mal! Bleib da! Lass mich gucken! Da sind sie. Die Amerikaner. Da sind sie. Dann höre ich auf einmal das Brummen und das Rassle hier ganz vorn. Und da bin ich an die Luke gegangen und habe durch den Ritz geguckt. Und da sehe ich, wie sich einer von den Schermenpanzer in den Weg reinschiebt und genau unter mir drunter stehen bleibt. Ich konnte mit den Turmrim gucken. Musik haben die gehabt in denen ihre Funkgeräte. Und auf einmal, da habe ich wieder als Soldat gedacht. Wenn ich da eine Geballtladung bei mir gehabt hätte, da hättest du was Schlimmes kommen können. Aber ich hatte ja keinen. Ich war ein desertierter Soldat. Und plötzlich war ich froh darüber, dass alles vorbei war. Und ich hatte nur noch gute Gedanken in meinem Kopf drin. Halt! Gut, was? Gestorben. War's gut so? Ja, ganz prima. Ja, aber eigentlich geht das ja noch weiter. Drei Soldaten habe ich gesehen. Einer war ein ganz Schwarzer. Ich hatte noch nie in meinem Leben Schwarze von so nah gesehen. Noch nicht mal an der Front. Und plötzlich, da höre ich einen Abschuss und einen Innenschlag. Das war die 8-8 vom Waldrand oben. Die Amis, die sind wie der Blitz in ihrem Panzer verschwunden und sind schnell der Wege runtergefahren. Ich hatte nachher noch die Luke aufgestoßen und hat gesehen, dass die ganze Amis fluchtartig aus dem Dorf raus sind. Und da kam natürlich die ganze Angst wieder in mich rein. Gut, das flechten wir ja ein, die Sache mit der aufgestoßenen Luke. So ungefähr war das. Wie hell die Sonne scheint. Herr Gast, sind das da unten Ihre Kinder? Ja. Das ist die Gerhild und das ist die Roswitha. Und der Kleine da hinten, das ist der Thomas, der ist 12 Jahre alt. Die Autos da unten, die müssen aber weg, wenn die da rausschwimmen. Quatsch, ist doch gerade gut, wenn die da unten stehen. Herr Gast, also Sie treten dann automatisch aus dem Schatten in die Sonne, wenn Sie den Laden aufstoßen. Das sieht ja richtig magisch aus, wenn die Sonne auf sein Gesicht fällt. Nur erzählt nicht so viel, sondern macht. Ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn er den Laden aufstößt, plötzlich seine Kinder unten sieht und wenn er dann sagen würde, und das da unten sind meine Kinder Gerhild, Roswitha und Thomas. Am besten wir nehmen die Lampen da hinten wieder weg, sonst gibt's da so ein komisches Mischlicht. Siehst du, was ich gesagt habe? Der reagiert nicht auf Vorschläge. Ingo, bist du soweit? Herr Gass? Bin soweit. Da fangen wir nochmal mit der geballten Ladung an. Und wenn Sie an der Stelle sind, wo die Amis abhauen, dann stoßen Sie mit Macht die Luke auf, ja? Ja, wird gemacht. Da hast du Leute, die sind über 50 Jahre alt. Entweder sind sie damals abgehauen oder sie sind in Gefangenschaft gekommen und alle tragen sie das noch in ihrem Kopf herum. Kellner! Hallo. Der sieht nicht her. Inzwischen hat auch bei denen das Erdöl Fuß gefasst. Das sind die beiden Extreme. Heute geht denen die Sonne im Kondensstreifen der Düsenjäger unter. Kellner. Über mit Insektiziden versauten Felder. Und damals, also, wenn man das alles in ein Gedicht fassen könnte, dann könnte man unsere Bilder mit so einem Gedicht unterlegen. Und das alles zwischen Werbung und Nachrichten. Lässt sich seine Fischer nach Frankfurt einfliegen und holt sie persönlich vom Flughafen mit der Taxi ab. Das sind alles Mittelmeerfischer hier. Toll wäre, wenn man das filmisch in einen Zusammenhang bringen könnte. Ich meine, fassen könnte. Im Kommentar würde das alles nur rechthaberisch klingen. Ah ja, Kellner, eine Grigliata Venezia, bitte. Und ich möchte eine große Portion Scampis und Knoblauchtoast. Also, Herr Gass, das war ja wohl sowas wie ein Moment von Erlösung, wo Sie nun endlich wieder mit der Familie in der Küche sitzen und der Ami-Panzer weg war. Aber es hat doch Geschoss. Es war sozusagen fast wäre alles wie vorher. Die Angst war wäre da. Wie wär's, wenn wir einen Teil der Geschichte hier in der Küche... Ist das der Tisch mit der Beschädigung durch den Beschuss? Ja, ja, das ist der Altisch. Aha. Darf ich mal sehen? Und das Stück, das hier fehlt? Alles sieht genau aus wie damals. Wenn wir nun damit anfingen, wie Sie hier am Tisch sitzen, wo ich jetzt sitze... Bitte mal wechseln. Frau, räum mal den Tisch ab, wir wollen hier filmen. Jo, Johannes. Und ich gehe raus und schieße durchs Fenster. Das ist eine Idee. Siehst du, von mir nimmt er was an. Sagen Sie mal, hat mein Mann das gut gemacht bisher? Ja, wunderbar hat er es gemacht, Frau Gass, wunderbar. Ist wahr. Wie ein Schauspieler. Geborene Schauspieler. Sie erzählen mal bis zu der Stelle, wo Sie abends gefüttert haben und wie der furchtbare Beschuss durch die Amis losging. Ich hatte sie ja all vorher gewarnt. Ich hatte gesagt, macht, dass er in die Schieferstolle kommt, lauft aus dem Dorf fort, die Amis kommen wäre. Ich habe ja aus meiner Erfahrung als Soldat gewusst, was da kommen tät. Die Amis, die haben das immer so gemacht. Die sind, wenn es irgendwo brenzlig war, erst mal abgehauen. Und dann sind sie wieder gekommen. Frau nicht. Das haben Sie Ihren Eltern gesagt? Ich habe es allen im Dorf gesagt. Gut. Was dann alles passierte, bis zum Abmarsch in den Stollen, das erzählen Sie uns jetzt, ja? Kann ich gerne machen. Bleiben Sie immer in diesem schönen Licht sitzen und kommen Sie doch auf den Tisch und seine Beschädigung zu sprechen. Am besten ist es, Sie zeigen auf die Stelle. Ich mache dann eine Detailaufnahme von dem herausgeschossenen Eckchen. So, seid ihr fertig? Ja, ich bin fertig. Bist du draußen fertig, Ingo? Ja, fertig. Bitte Ruhe. Ton ab. Ton läuft. Kamera ab. Kamera läuft. 26, die erste. Bitte, Herr Gass. Jo, und da war ich so froh, dass ich hier bei der Mutter und beim Vater in der Küche war. Und dann durfte ich wieder so richtig aufatmen, weil ich mich geboren gefühlt habe. Obwohl ich ja gewusst hat bei mir, dass die Amis auf den Schuss von der 8-8 hin garantiert wiederkommen täte. Und dann ist hier an dem alten Tisch gehuckt, wo noch ein Stück fehlt von dem Beschuss, der dann ja auch kam. Aber erst einmal war die Hauptsache, ich war daheim. Die Mutter war um mich herum und ich war richtig glücklich. Und so hat auch einen Rucksack gepackt mit Butter und Brot und Käseschmier drin, noch etwas zum Trinken, weil mir doch nur dem Viehfütterer all in die Schieferstolle wollte. Meine Schwester, die war gerade mit dem Fütterer fertig. Da hat sie mal einen Schlag getan, den ich mein Lebtag nicht vergesse. Nachdem die Amerikaner das Dorf am 18. März gegen 10 Uhr vormittags fluchtartig verlassen hatten, sammelten sie sich im Laufe des Tages auf den umliegenden Anhöhen. Geschütze wurden zusätzlich zu den vorhandenen Panzern angefordert und gingen am Rande jener Dörfer in Stellung, von denen aus man Johannes Gassdorf einsehen konnte. Am späten Nachmittag gegen 17 Uhr, es wurde bereits dunkel, begann das schreckliche Trommelfeuer auf das Dorf. Die deutsche 8-8-Stellung, die mit ihrem verhängnisvollen einzigen Schuss diese massive Vergeltung herausgefordert hatte, war schon längst verlassen und bekam keinen einzigen Treffer. Mit allen Rohren zielten die Amerikaner in das Dorf hinein. Vor allem die Panzer schossen mit Phosphorgranaten. Bald standen die ersten Häuser und Höfe in Flammen. Der Beschuss sollte mit einigen Pausen die ganze Nacht überdauern. Die meisten Bewohner flüchteten in den nahegelegenen Schieferstollen. Dort drängten sich in der nächsten halben Stunde fast 100 Personen in schlechter Luft, Kälte, Dunkelheit und Nässe. Einige Leute versuchten in den Feuerpausen ihre Häuser und Höfe zu löschen, versuchten das Vieh aus den Ställen zu treiben, Hausrat in Sicherheit zu bringen. Unter großen Mühen gelang es dem Ortsbürgermeister, einen Schlauch an den Hydranten anzuschließen. Gas, Vater und Sohn halfen ihm dabei. Also hier, das war die Stelle, wo der Hydrant gestanden hat. Gab's die Mauer damals auch schon? Ja, die ist von damals. Wenn Sie genau hingucken, da sehen Sie noch den Innenschlag von einem Granatsplitter drin. Erich, guck doch mal. Haben Sie inzwischen verputzt. Kann man aber als solche noch erkennen. Das nehmen wir nachher auf, Ingo, ja? Und alles hier hat gebrannt? Jo, alles. Das sind fast alles nur im Krieg gebaute Häuser, was Sie hier sehen. Und die Kirche da, die war auch kaputt. Der Turm war ihm gestürzt. Aber die Maria, die hat es ohne Kratzer überstanden. So, Herr Gaster, bauen Sie sich hier mal auf, hier an der Stelle, und zeigen mir Ihre Verwundung. Ja, muss ich aber erst mal mein Buchsebein hochbringen. Ja. So, sehen Sie, hier die dunkle Stelle. Da sitzt er noch drin, der Splitter. Darf ich mal fühlen? Bitte schön, Junge. Kann man genau fühlen. Ist richtig hart. Der ist ja noch drin. Also, Herr Gass, Sie rennen jetzt aus dem Haus, rennen zu der Stelle, wo der Hydrant gestanden hat, und dann spielen Sie Ihre Verwundung und was noch alles passierte. Die Kinder da hinten bitte zur Seite gehen. Und absolute Ruhe, Kinder, bitte. Wir proben das mal. Und machen Sie es bitte genauso locker wie alles bisher. Ich weiß, das ist nicht einfach, wenn man so auf die Technik warten muss und sich innerlich so aufspannt. Och, das geht schon. Also, Sie kommen von da drüben. Ja? Los! Also, erste Mal hat unser Schauer gebrannt. Und der Vater hat gesagt, wir müssen den Hausrat rausschleppen, weil das Wohnhaus abbrennen kennt. Wie wir dann am Rausschleppen sind, da sehe ich den Bürgermeister ganz allein. Der Schlauch zum Hydrant schleife. Der Vater und ich sind hin zu ihm und haben ihm geholfen. Und da sagte uns, dass das ganze Dorf am Brennen wäre. Und der Ewald Strunk, den hätt's erwischt, wie er am Küchentisch gesessen hätte. Und er wäre tot. Jo, was soll ich noch sagen? Ja, weiter, weiter, Herr Gass. Wir proben ja noch. Ich habe hier gestanden. Und der Vater da. Und der Bürgermeister, der hat die Spritze in der Hand. Da pfeift's auf uns zu und kracht's neben uns rein. Die Granate, die kam direkt zwischen dem Kaufmannslade und der Kirche auf uns zugeflogen. Ein Speerenschlag am Unterschenkel. Und der Vater hat geschrien. Ich sag, Vater, was ist? Und der Vater schreit, au, mein Fuß, ich bin verwundet. Und das Blut ist ihm aus dem Schuh gelaufen. Vater, ich bin auch verwundet, hab ich noch gesagt. Und dann hab ich ihn ins Haus geschleppt. Was meinen Sie? Wenn Sie das richtig durchspielen würden, so mit hinschmeißen und Gesichtsverziehen und schreien. Man kann ja noch etwas Ketchup bei Edeka holen. Also das finde ich wirklich zu viel. Jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch. Ich meine ja nicht, dass er groß Krieg spielen soll. Aber einigermaßen sollte er zu seinem Erzählen auch die entsprechenden Bewegungen machen. Seht doch mal endlich zu, dass die Kinder da hinten verschwinden. Also, Herr Gass, Sie zeigen uns Ihre Verwundung, spielen, wie Sie das Blut gesehen haben. Und dann machen wir anschließend eine Nahaufnahme von Ihrem Bein, wie Sie über die Stelle mit dem Splitter streichen. Die Narbe ist ja noch deutlich zu sehen. Ewald Strunk hatte sich gerade in die Küche vor eine Schüssel warmen Seifenwassers gesetzt. Vorsichtig löste er den Verband vom rechten Zeigefinger und tauchte den entzündeten, klopfenden Finger in die Lauge. Da explodierte die erste Granate im Vorgarten. Die Küchenfensterscheibe zersplitterte und es regnete ein rasender Glasscherbenregen über den erschrockenen Jungen. Zerschnitt ihm das Gesicht und beide Oberarme, riss ihm die Seifenschale unter dem Finger weg. Der Junge fiel vor die Kochkiste und konnte sich nicht mehr erheben. Da schlug die zweite Granate durch den Hauseingang fliegend unter der Küchentür ein. Sie explodierte. Eine Hälfte des Geschosses durchschlug die Zimmerdecke und blieb oben im elterlichen Schlafzimmer unter dem Bett von Hermine Strunk liegen. Die Splitter der zweiten Hälfte zerrissen die Halsschlagader des Jungen derart, dass er innerhalb von Sekunden verblutete. Hermine Strunk, gerade beim Viehfüttern, rannte über den engen Hof, als die dritte Granate das Dach der Scheune durchschlug und sofort das Stroh in Brand setzte. Sie stürzte in die Küche und sah ihren blutüberströmten Sohn vor der Kochkiste liegen. Sie sah auch den Ortsbürgermeister. Der stand im zersplitterten Türrahmen und hielt sich beide Hände vor die Augen. Plötzlich lief schreiend die 13-jährige Helga Strunk über den Hof. Sie hatte Stroh für die Tiere aus der Scheune holen wollen. Mit klaffender Stirnwunde rief sie immer wieder, drehte sich dabei und sprang hin und her wie eine angefahrene Katze. Mutter, ich habe ein Loch im Kopf, Mutter! Ich habe ein Loch im Kopf! Ach, ist das schön. Ist das hier eine schöne Landschaft? Ja, das war damals auch schon schön. Und rundherum hat alles gebrannt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist jetzt die Senke, durch die wir zum Stolle gelaufen sind. Das halbe Dorf war unterwegs und die Granate sind über unser Kepp geflohen. Bis hierher? Und dahinne, da hat alles gebrannt. Der Phosphor ist an der Hauswänden an der Scheure runtergelaufen. Die ganze Nacht hat's geschoss. Erst am Morgen gehe 5 Uhr war's dann still. Das muss ja schlimm für die Leute gewesen sein. Och, das kann man wohl sagen. Die hatte ja den ganzen Krieg über nur all die Bombenflieger mitgerät, die nach Frankfurt und nach Mainz geflohen sind. V1 und V2 Batterien gab's auch hier in der Nähe, nicht? Ja, schon. Aber jetzt hatte sie sozusagen unter der Auswirkungen zu leiden. Und nun hatten sie den Krieg im Dorf. Wenn man das nur inszenieren könnte. Ein brennendes Dorf. Man müsste das Dorf ganz überraschend anzünden und dann die Reaktion der Leute filmen. Das würde doch nur einen Haufen Geld kosten. Und Ärger wird's geben. Das ist der Stolle. Asta, gib mir eine Taschenlampe. Hier. Ist das ein Licht, was, Ingo? Mit hochempfindlichem Material kriegen wir das bestimmt hin. Der Herr Gass hockt sich einfach vorn in den Eingang und erzählt. Was, Herr Gass? Und wir haben noch einen natürlichen Hall. Da war das halbe Dorf drin, am Morgen, den 19. März 1945, als der Beschuss aufgehört hat. Leuchte mal die Decke ab. Oh. Ja, und hier, Herr Gass, hier sind Sie also von den Amis entdeckt worden, oder? Ja, wir haben alle dort drin gesessen. Und die Luft war schlecht. Und gefroren haben wir auch alle. Von hinten haben sie 2 Frauen rausgetragen. Die hatte ein Fellgerät. Ich konnte kaum mehr laufen mit meiner Verwundung. Und mein Vater war auch ganz am Ende. Plötzlich standen 2 Amerikaner am Innengang. Die hatte ihr Gewehr in der Hüfte und haben uns alle rausgewinkt. Die Männer wurden alle noch Waffe untersucht. Und dann ging sie ins Dorf zurück. Hört mal, wie schön das hier heilt. Achtung! Feuer! Ach, hör auf mit dem Quatsch. Der Boden ist voller Wasser. Und draußen liegt Laub auf dem Weg. War nicht genug Sauerstoff da für all die Leid. Wie? Ich meine, die hatte all keine Luft mehr gerät. Asta, da fällt mir ein, hast du dich um die Familie Strunk gekümmert? Ja, die sind einverstanden. Vater, Mutter und Tochter machen mit. Die Tochter hat sogar eine richtige... Also die hat eine ganz tiefe Einkerbung in der Stirn. So tief mindestens. Montag, 19. März 1945. Im pommerschen Raum setzte die Rote Armee ihre starken Angriffe gegen Stettin fort. Zu schweren Kämpfen kommt es in Westpreußen. In den Räumen von Gotenhafen und Danzig. Im Kampfraum südlich der Mosel haben die amerikanischen Truppen den nahen Abschnitt erreicht und stoßen gegen Bad Kreuznach vor. Amerikanische Bomber fliegen Einsätze gegen Hydrierwerke in Sachsen und greifen unter anderem die Städte Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße an. Der Reichskanzler in seinem Berliner Betonbunker hatte die ganze Nacht über Lagebesprechung gehabt und war stark übermüdet, erst gegen 6 Uhr früh zu Bett gegangen. Genau 42 Tage sollte dieser Mann noch am Leben bleiben. Ewald Strunk, der es nicht erwarten konnte, für Adolf Hitler noch Soldat zu werden, und der deshalb so eigensinnig seinen entzündeten Finger in Seifenlauge behandelt hatte, lag seit 15 Stunden tot neben der Kochkiste in der Küche seiner Eltern. Seine verwundete Mutter wurde gerade von einem amerikanischen Feldarzt verbunden. Jener Arzt hatte vor 10 Minuten veranlasst, dass die Schwester Helga mit ihrer schweren Kopfverletzung in ein Armeekrankenhaus abtransportiert wurde. Draußen lief das brüllende, hungrige Vieh durchs rauchende Dorf. Amerikanische Soldaten verteilten Schokolade und Kaugummis an die verängstigten Kinder. Johannes Gass humpelte mit seinem verwundeten Vater zum Feldarzt, der vor der Kirche ein Zelt aufgeschlagen hatte und dort die Dorfbewohner mit Verbänden versorgte. Freundlich führten die Richtschützen und Munitionierer der grausamen Nacht die alten Frauen am Arm zu dem Arzt. Gass betrachtete all das und holte tief Luft und behielt den Atem ein. Dann machte er das Spiel, das er früher mit Ewald Strunk immer spielte. So viele Wünsche mit einem einzigen Ausatmen herauszupressen, wie es nur ging. Ein Fernglas zu haben, um den Mond zu betrachten. Eine Expedition ins Negerland zu machen. Und mit der letzten Luft herauskeuchend: Lieber Gott, mach das Dorf wieder heile. Wie sieht dein Gesicht jetzt aus? Stahl die Äppel, Äppel, Äppel und Radieschen für das Lieschen und Frau Baba für den Schwager. Und der Koch, Koch, Koch, fiel ins Loch, Loch, Loch, fiel so tief, tief, tief, besser rein. Das ist also die Familie Strunk. Das ist der Opa und der Vater von Ewald, da drüben die Oma und dort die Helga, die mit der Nacht ist. Hol mich raus, raus, raus mit dem Schuh, Schuh, Schuh, dummer Kuckuck. Herr Gass, Sie treten jetzt als derjenige auf, der Menschen vorstellt. Menschen, die das Ganze auf eine besondere Weise erlebt haben. Und der Seppel, Seppel, Seppel stahl die Äppel, Äppel, Äppel und Radieschen für das Lieschen und Frau Baba für den Schwager. Die ganze Familie ist schwer verwundet worden. Gänzi! Gänzi! Komm mal her, die Nasputze! Ingo, wie viele Meter haben wir noch? 60 Meter. Pass mal auf. Ich möchte, dass du jetzt die Kamera in die Hand nimmst und dann gehst du ganz nebenbei auf das verwundete Handgelenk der alten Frau und dann auf die Stirn von der Helga Strunk. Asta? Ja. Nimm alles mit, ja? Ja, ist klar. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Herr Gass hat uns ja schon angemeldet. Also, Herr Strunk, Sie können uns was über die Granate erzählen. Ja, das war der Weg von der Granate. Von da ist er gekommen. Und hat unser Ewald so schwer verwundet, dass er gestorben ist. Auf einmal kam die Granate angeflogen. Das ist die Mutter, die ist auch schwer verwundet worden. Der hat gerade seinen Finger gebart, der Buh. Und alles war voller Blut. Und ich konnte nicht aufheben. So schwer war der. Ich hol doch mal einer die Granate, die wo der Ewald getroffen hat. Wie alt bist denn du, Jensi? Ich bin 5 Jahre. Das ist mein Enkel, der Jensi. Spüren Sie manchmal noch was von der Verwundung? Oh ja, schon. Manchmal habe ich noch arig Kopfweh. So, da ist die Granate. Ja. Ingo, mach mal eine Aufnahme. Und der Koch, Koch, Koch, fiel ins Loch, Loch, Loch. Fiel so tief, tief, tief, dass er rief, rief, rief. Hol mich raus, raus, raus mit dem Schuh, Schuh, Schuh. Die ist erst in die Kischring geflohen und dann die Schluft. Mensch, ist die schwer. Unten steht drauf, dass sie aus Illinois ist. Zeig mal. Tatsächlich. Also, Herr Strunk, jetzt zeigen Sie das Ding nochmal und sagen, das war die Granate, die meinen Jungen getroffen hat. Ja, der Splitter davon. Bandwechsel, hört mal bitte einen Moment auf. In der frühen Morgenstunde, da hat es immer noch gebrannt. Die Leute, die sind durch ihr Dorf gelaufen und die haben geschrien und die haben geweint. Das ist noch gar nichts. Wir haben auch noch eine Kanonenkugel aus dem Jahr 1789. Tatsächlich. Helga, hol doch mal das alte Ding her. Jo, Vater. Jo, damals waren die Franzosen hier. Und da ist die eines Tages durchs Dorf runtergerollt. Und uns Vorfahren haben sie aufgehoben. Ingo, erst aufs Handgelenk der Mutter und dann auf die Stirn der Tochter. Ja, geht mir doch mal aus dem Weg. Das ist die Kanonenkugel. Legen Sie mal neben die Granate. Wie ähnlich die sich sehen. So von der Farbe. Du bist ja nicht das Ile. Soll ich mal einen Kommentar machen? Was? Ach so, ja. Machen Sie auch. Immer zu, Herr Gasch. Ingo. Das ist also ein Granat aus dem Jahr 1945. Und das hier ist ein alt Kanonenkugel. Die ist noch mit dem Vorderlader abgeschossen worden. Und die hier, die ist... Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ja, das macht ja nichts. Aus, aus, Ingo. Danke. Warten wir erstmal den Flieger ab. Mensch. Wer hebe die alte Sache immer auf? Wie sich die Granaten verändert haben. Früher waren sie kugelrund und heute sind sie länglich. Jensi, Lady Cool wäre hin. Dass es dann nicht noch auf die Fies drauf fällt. Herr Strunk, jetzt nehmen Sie mal die Kugel in die eine Hand und die Granate in die andere. Wie er da steht und seine Hände zittern ein bisschen. Kamera läuft, Ruhe bitte. Und der Seppel, und gab es damals eigentlich ein Gefühl des Zorns? Gemischte Gefühle. Ja, sehr gemischt. Die kamen ja nach dem Beschuss und haben uns dann überschüttet mit Schokolade und Medizin.